Moment. Erstmal schönen guten Abend. Ja, ihr kennt uns sicherlich alle. Wir sind Sekra aus Meppen. Heute live on stage. Und dieses Lied heißt Mühlenstadt.